Griff nicht ab, sondern behalt einfach dein Glied. Ich bin permanent auf Solo-Kurs und schalte um auf Beef. Also mir was zu erzählen, Mann, das geht nicht auf Prinzip. Ich bin vielschichtig in meiner Welt, du bist mir zu viel, also look, look. Ich rap ohne Frust, aber fühlst du keine Lust, bist du für mich eh nur Luft, Luft. Das, was du erzählst, hat keinen Atem, aber Druckluft. Check mal deinen Luftdruck, das Baryometer ist gerade aktiv. Du bist ätzend wie die Weiber, voll im Suftdruck. Bevor du dich hier aufmogst, lass es lieber stecken, weil wer jeder meiner Sätze deine Möglichkeiten nimmt, um etwas zu erreichen oder mich mal zu erreichen. Ich muss niemandem beweisen, was mit mir nicht stimmt, wer ich bin, yo, der Übermensch. Aber bitte nenn mich Bench, alles andere wäre zu fakultativ. Aber was kaum jemand sieht, ich bleib ich egal, wer mich von euch Penner noch liebt. Deine Welt ist mir sowas von egal, du bist sowieso im Arsch. Baby, komm, du hättest keine Wahl, hast doch sonst immer einen Plan. Aber der spielt von der Brücke oder wird noch überfahren. Deine Welt ist mir sowas von egal, du bist sowieso im Arsch. Red nicht von, du hättest keine Wahl, hast doch sonst immer einen Plan. Aber der springt von der Brücke oder wird noch überfahren. Wow, wow, wow, come on, come on. Ich bin einer dieser Brüder, der dir anweisen kann, was du zu tun oder lassen hast in meiner Gegenwart. Ach passt, war nur Spaß, du glaubst, was man dir sagt, Spaß. Doch so geht es nicht nur dir, so geht's vielen. Und mit vielen meine ich viele von diesen vielen Millionen. Millionen, die Tag für Tag atmen fürs Entlohnen. Doch Millionen werden sie dadurch gewiss nicht holen. Aber Reichtum liegt nicht im Geld. Du findest ihn, wenn du nicht suchst, an Ecken dieser Welt, an dunklen Orten, hellen Stellen, an Orten, die du kennst oder fremd sind. Greif einfach zu, wenn du es willst, die wahre Freiheit, tja, die beginnt bei einem selbst. Sei kreativ, frei, kindisch und auch ernst. Lass dich nicht von anderen leiten, schreib deinen eigenen Text auf deine eigenen Seiten, sei dein eigener Mensch. Deine Welt ist mir sowas von egal, du bist sowieso im Marsch. Red nicht von, du hättest keine Wahl, hast doch sonst immer einen Plan. Aber der springt von der Brücke oder wird noch überfahren. Deine Welt ist mir sowas von egal, du bist sowieso im Arsch. Red nicht von, du hättest keine Wahl, hast doch sonst immer einen Plan. Aber der springt von der Brücke oder wird noch überfahren. Deine Welt ist mir sowas von egal, du bist sowieso im Arsch. Red nicht von, du hättest keine Wahl, hast doch sonst immer einen Plan. Aber der springt von der Brücke oder wird noch überfahren. Deine Welt ist mir sowas von egal, du bist sowieso im Arsch. Red nicht von, du hättest keine Wahl, hast doch sonst immer einen Plan. Aber der springt von der Brücke oder wird noch überfahren.